Hi guys. Hallo Freunde. Wir sind wieder da. Oh, Matthäus, he's already here. Matthäus ist auch schon hier. My son Matthäus. Mein Sohn Matthäus. Hey son. Hallo Sohn. Matthäus está entrando. Hey Matthäus. Hey Matthäus. Look, we came in 30 seconds ago and 200 people are already hungry here. Schau, erst 30 Sekunden und schon 200 Leute haben Hunger. Ja, ist verrückt. We're gonna wait about 1 minute. Wir warten noch etwa eine Minute und dann geht's los. Hör zu. Crazy. Meine Tage sind total verrückt, seit ich diese Lives mache. Ja, das glaube ich dir. The messages are not ending. Die Nachrichten hören gar nicht auf. Aber ich habe so viel geweint, the testimonies are beautiful. Weil die Zeugnisse so wunderschön sind. Ja. Pastors being set free. One Pastoren werden freigesetzt. Ein Pastor sagte zu mir, seit 15 Jahren bin ich Pastor und sehe nun, dass ich religiös bin und das will ich nicht mehr. Es ist so toll. Ja, das ist verrückt. Habe ich dir die Geschichte von dem Mädchen in Kanada geschickt? Nee. Eine Frau in Kanada hat den neuen Bund ergriffen und wurde komplett geheilt. Wow. Das ist toll. Ja. Yeah. Oh, estamos aqui no live. Vamos, vamos. 340 pessoas. Vamos esperar mais minuto. Ok. Olha, nós vamos começar pouco. Você vai traduzir. Tá bom. Nós vamos esperar minuto para ensinar mesmo. Ah. Ich muss Englisch sprechen. Okay, we're gonna wait 1 minute before we start. Wir warten noch eine Minute und dann fangen wir an. Entrar, viu, gente? Só pra esperar. And then we go. But I have a surprise for you people. Ich habe eine Überraschung für euch Leute. On Sunday in the afternoon. Am Sonntagnachmittag. At 3 o'clock in the afternoon. Um 3 Uhr am Nachmittag. Here Brazilian time. Hier brasilianische Zeit. I have a special surprise for you. Da habe ich eine besondere Überraschung für euch. And it's a live that I'm doing. Ich mache ein Live. I'm doing a live with three spiritual children. Ich mache ein Live mit 3 von meinen geistlichen Kindern. So 4 spiritual children will be together in the live for 1 hour. Four of us. Es werden 4 von meinen geistlichen Kindern zusammen sein. Also wir werden zu 4 sein. And here's what we're gonna do. Und wir machen Folgendes. No, it will be not a teaching afternoon. Es wird kein Lehrnachmittag sein. All 3 of the spiritual children are amazing and move powerful in the prophetic. Alle 3 meiner geistlichen Kinder sind fantastisch und leben sehr stark im Prophetischen. And we will spend 1 hour prophesying and releasing healing miracles. Und wir werden eine Stunde damit verbringen, zu prophezeien und Heilungswunder freizusetzen. So, get yourself ready at 3 o'clock in the afternoon, time of Sao Paulo. Also macht euch bereit um 3 Uhr nachmittags, Sao Paulo Zeit. Okay, let's continue to teach. Okay, machen wir nun weiter mit der Lehre. God is amazing. He's so good. Gott ist großartig. Er ist so gut. We have to learn how to pray right. Wir müssen lernen, wie wir richtig beten. Before I continue, let me just say something that's on my heart all day long. Bevor ich weitermache, möchte ich etwas sagen, das mir schon den ganzen Tag auf dem Herzen liegt. Somebody asked, como a pessoa perguntou. Jemand hat mich gefragt. Você segue o Linktree e lá tem link direto para a livraria onde você pode comprar online, tá bom? Okay. So, yeah, sir. Yeah. Here is what has been burning my heart all day long. Okay, Folgendes habe ich schon den ganzen Tag auf dem Herzen. I love the church. Ich liebe die Gemeinde. I love people. Ich liebe Menschen. But I have seen how much religion has wounded people. Aber ich habe gesehen, wie sehr Religion Menschen verletzt hat. Every week I meet Christians who've been wounded by their pastor because of religious mindsets. Jede Woche begegne ich Christen, die von ihrem Pastor verletzt wurden aufgrund religiöser Denkweisen. This hurts me so much. Das tut mir so weh. So I'm angry. Und deswegen bin ich sauer. I'm very, very angry. Ich bin wirklich sehr, sehr wütend. But it's a righteous anger. Aber es ist eine gerechte Wut. A wrong anger is if you do something against me and I get angry. Falsche Wut ist, wenn du mir etwas antust und ich werde wütend. I don't have that kind of anger. So eine Art Wut habe ich nicht. But there is a right anger. Aber es gibt eine gerechte Wut. When I saw children raped and abused in the northeast of Brazil, I got very, very angry. Als ich sah, dass Kinder im Norden von Brasilien vergewaltigt und missbraucht wurden, da wurde ich sehr, sehr wütend. And this anger caused me to intercede and it caused me to change the reality of 200 children. Und diese Wut brachte mich in die Fürbitte und es führte mich dazu, das Leben von 200 Kindern zu verändern. So I'm angry against all the people who've been deeply wounded by religion. Also ich bin wütend über all die Menschen, die durch Religion verletzt wurden. So I don't hate people, but I'm angry at what happens to people. Also ich hasse keine Menschen, aber ich bin wütend über das, was mit den Leuten passiert. So I'm going to do everything I can to help people be free from religion. Und darum werde ich alles tun, was ich kann, um Menschen zu helfen, von Religion frei zu werden. But listen, even though you've been hurt by your pastor, please forgive him, please. Aber selbst wenn du von deinem Pastor verletzt worden bist, bitte, bitte vergib ihm, bitte. I've been in ministry for 40 years. I've been a pastor, been a prophet, been a teacher. Ich bin seit 40 Jahren im Dienst. Ich war ein Pastor, ein Prophet, ein Lehrer. And I want to ask you, please forgive them. Und ich will euch bitten, bitte vergebt ihnen. Because otherwise you will remain in this prison. Denn sonst bleibst du in diesem Gefängnis. And Jesus doesn't like you to be in prison. He came to give you freedom. Und Jesus mag es nicht, wenn du im Gefängnis bist. Er kam, um dich zu befreien. So forgive and move on. Also vergib ihm und geh weiter. Listen, you are completely free to disagree with everything I teach you. Hör zu, ihr seid ganz frei, allem zu widersprechen, was ich lehre. The church I planted, I told the church, you guys are completely free to disagree with me, even though I'm the pastor. Der Gemeinde, die ich gegründet habe, habe ich gesagt, dass sie vollkommen frei sind, mit mir nicht übereinzustimmen, auch wenn ich der Pastor bin. So I, Reinhard, give you the freedom to think that what I teach is awful. You are free to believe that. Also ich, Reinhard, gebe euch die Freiheit zu denken, dass das, was ich lehre, schrecklich ist. Ihr seid frei, das zu glauben. So I want you who listen to this audio to be blessed and learn from the Holy Spirit. Also ich möchte, dass ihr, die ihr dieses Audio anhört, gesegnet seid und vom Heiligen Geist lernt. And be patient, please. Und seid bitte geduldig. I was preparing today for a long time. Ich hatte heute eine lange Vorbereitungszeit. And I realized I have to teach probably another 7 or 8 times on the subject. Und ich habe festgestellt, dass ich wahrscheinlich noch 7 oder 8 Mal über dieses Thema lernen muss. But you will learn and your questions will be answered. Just chill. Aber ihr werdet lernen und eure Fragen werden beantwortet. Also entspannt euch. I will keep saying some statements over and over again until they're in your heart. Ich werde manche Aussagen immer und immer wieder wiederholen, bis sie in eurem Herzen sind. For instance, prayer is not to convince God to fix your problem. Stop it. What is it? Zum Beispiel, Gebet dient nicht dazu, Gott zu überzeugen, deine Probleme zu lösen. Hör auf damit. Prayer is not to negotiate with God through intensity. Gebet ist nicht verhandeln mit Gott durch Intensität. And through negotiation. Und durch Verhandlungsgeschick. There is nothing to negotiate with God about. Es gibt nichts, was wir mit Gott verhandeln können. I had an email today. You know, I cry a lot. I never cry about me, but I cry for other people. Ich habe heute eine E-Mail bekommen, wisst ihr, ich weine sehr viel, ich weine nicht wegen mir, sondern ich weine über andere Menschen. A woman, her husband just left her. Eine Frau schrieb, dass ihr Mann sie gerade erst verlassen hat. I'm not mentioning any name, so you're safe if you're watching, my dear lady. Ich nenne keine Namen, also liebe Dame, wenn du mein Live anschaust, du bist vollkommen sicher. Her husband left her and she tried to make a bargain with God to fast and pray intensely for a certain amount of time to save her marriage. Oh. Ihr Mann hat sie verlassen und sie hat versucht, mit Gott einen Handel abzuschließen, dass sie intensiv fastet und betet und fastet und betet für eine bestimmte Zeit, um ihre Ehe zu retten. Listen, God does not have to be convinced that marriage is beautiful and he wants it to be well. Hör zu, Gott muss nicht überzeugt werden, dass Ehe wunderschön ist und er will, dass sie gut ist. Solange du versuchst, Gott zu überzeugen, ist das nicht Glaube. Jesus hat für alles bezahlt. Es gibt nichts, wofür du bezahlen musst. Listen, people told me, lady, do they ask me, is it true that 3 o'clock in the morning is the most powerful time to pray? Hör zu, eine Frau fragte mich heute, ob es stimmt, dass 3 Uhr am Morgen die vollmächtigste Zeit für Gebet ist. You will learn a lot of things about prayer, but I hope I will destroy every religious idea. Du wirst viele Dinge über Gebet lernen und ich hoffe, dass ich jede religiöse Vorstellung zerstören kann. Listen, there's two things that the devil always wants us to do. Hör zu, es gibt 2 Sachen, zu denen uns der Teufel immer wieder bringen möchte. He wants us to blame God. Er möchte, dass wir Gott beschuldigen. Because that makes God a very bad God. Denn das macht Gott einen sehr schlechten Gott. Or he wants us to blame the devil, him. Oder er möchte, dass wir den Teufel beschuldigen, also ihn. Why does the devil want us to blame him? Warum möchte der Teufel, dass wir ihn beschuldigen? Because if we have this mentality that it's all the devil's fault, we give him so much authority that he doesn't even have. Denn wenn wir diese Mentalität haben, dass der Teufel an allem schuld ist, geben wir ihm so viel Autorität und die hat er nicht einmal. He doesn't have that authority unless you say, here, I give it to you. Er hat diese Autorität nicht, bis du sagst, hier, ich gebe sie dir. You have no idea how I cannot tell you how many times I've heard these words. They make me so sick to my stomach. I can't hear them. Ihr habt ja keine Ahnung, wie oft ich folgende Worte schon gehört habe. Oh, sie machen mich so krank, ich kann es wirklich nicht mehr hören. This is going to be a very powerful conference because we've had so much resistance the last 2 weeks. Das wird eine sehr vollmächtige Konferenz, denn wir haben so viel Widerstand in den letzten 2 Wochen erfahren. This encounter is going to be amazing because we've had so much resistance. Diese Begegnung wird so fantastisch, denn wir hatten so viel Widerstand. Why are we giving this authority to the devil that he doesn't even have? Warum geben wir dem Teufel diese Autorität, die er gar nicht hat? Listen, a few years ago I was in Brussels. Hör zu, vor einigen Jahren war ich in Brüssel. To preach at a youth conference. Um bei einer Jugendkonferenz zu predigen. And it was an amazing conference. Und es war eine geniale Konferenz. The night before the conference started, my car was broken into and everything was robbed. An dem Abend, bevor die Konferenz begann, wurde mein Auto aufgebrochen und alles wurde geraubt, gestohlen. Everything, car documents, credit card, everything. Einfach alles, die Fahrzeugpapiere, Kreditkarten, alles. A friend of mine who organized this conference. Eine Freundin von mir hatte diese Konferenz organisiert. She said to me something like this. Sie sagte etwa Folgendes zu mir. That's going to be a powerful conference if the devil can do this to you. Das wird eine vollmächtige Konferenz, wenn der Teufel dir das antun kann. I said, what? Ich sagte, was? I said, it's going to be a powerful conference, for sure. Ich sagte, es wird eine vollmächtige Konferenz, na klar. Because I believe in the finished work of the cross. Weil ich an das vollbrachte Werk am Kreuz glaube. But I said, what just happened was not the devil. Aber ich sagte, was gerade passiert ist, das war nicht der Teufel. She said, of course, the devil resisted you in the ministry. Sie sagte, doch, natürlich, der Teufel widersetzte sich deinem Dienst. I said, he does not have the power to do that to me. Ich sagte, er hat gar nicht die Macht, mir das anzutun. She said, then what happened? Sie sagte, also was ist dann passiert? I said, do you actually know that there are bad people in this world who do bad things? Ich sagte, weißt du eigentlich, dass es schlechte Leute auf dieser Welt gibt, die schlechte Dinge tun? That happens, you know? Das passiert, weißt du? The earth is the humans, us has been given the earth, the Bible says. Die Erde gehört den Menschen. Sie wurde uns gegeben. So is the coronavirus punishment of God. Also ist der Coronavirus eine Strafe Gottes? Please listen to me. I don't care what every preacher in the world says. Bitte hört auf mich. Es ist mir egal, was jeder Prediger auf der Welt sagt. But if the coronavirus is from God, God has to apologize to Jesus Christ. Aber wenn der Coronavirus von Gott wäre, müsste Gott sich bei Jesus Christus entschuldigen. You know why? Weißt du warum? Because the anger of God has been put on Jesus Christ. He can't put it on the world anymore. Denn der Zorn Gottes wurde auf Jesus Christus gelegt. Er kann ihn nicht mehr auf die Welt legen. Deus já teve a sua ira satisfeita nisso, não dá para ele colocar a ira dele em lugar nenhum mais. There will come one day of judgment when all this thing is over, when Jesus comes back. Es wird ein Tag des Gerichts kommen, wenn all das vorüber ist und Jesus zurückkommt. But that will be completely different. That will be for people who rejected the cross, not who did bad things. Aber das wird ganz anders sein. Das ist für Leute, die das Kreuz abgelehnt haben, nicht für die, die schlechte Dinge getan haben. Listen, if God brings judgment through coronavirus, he has to literally ask Jesus for forgiveness for what he's just done. Hör zu, wenn Gott durch den Coronavirus Gericht bringen würde, müsste er Jesus buchstäblich um Vergebung bitten für das, was er getan hat. Because he judged Jesus for the sins of the world. Denn er hat Jesus für die Sünden der Welt gerichtet. Look at this beautiful scripture here. Schaut euch diese wunderbare Schriftstelle an. 1 John chapter 2, verse 2. 1. Johannes 2, Vers 2. And he is the propitiation of our sins. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Not only for our sins, but for the sins of the whole world. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Look what Paul says in 2 Corinthians 5, verse 19. Schaut, was Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 19. He says, God was in Christ Jesus reconciling the world to himself. Er sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. The world. Die Welt. Why would he judge it not with the virus if he's come, if he sent Jesus to reconcile them? Warum würde er sie nun mit einem Virus richten, wenn er sagt, dass Jesus gekommen ist, um sie zu versöhnen? God is waiting for the world to say, Jesus, we accept your reconciliation. Gott wartet darauf, dass die Welt sagt, Jesus, wir nehmen deine Versöhnung an. God so loved the world that he gave his only begotten son so that everybody who believes in him would not perish but have everlasting life. That's my God. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eigenen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist mein Gott. Don't accept the theology of this mad, angry God who is trying to destroy the world. Akzeptiere nicht die Theologie von diesem verrückten, zornigen Gott, der versucht, die Welt zu zerstören. Because if you believe this, you will pray awfully wrong. Denn wenn du das glaubst, dann betest du schrecklich falsch. You will keep trying to convince God to stop the bad stuff, but the bad stuff has nothing to do with God. Du wirst ständig versuchen, Gott davon zu überzeugen, mit schlechten Dingen aufzuhören, aber die schlechten Dinge haben nichts mit Gott zu tun. And it will wear you out. You will become so tired, you never want to pray again. Und es wird dich so auslaugen, du wirst so müde werden, dass du nie wieder beten möchtest. Yes, there is intercession. I will teach this to you next week. Just trust me. Ja, es gibt Fürbitte und ich werde euch das nächste Woche beibringen. Vertraut mir einfach. But intercession is not me standing in the gap between an angry God and the sinful world. That's not intercession of the new covenant. Aber Fürbitte bedeutet nicht, dass ich in dem Riss trete zwischen einem zornigen Gott und der Welt. Das ist keine Fürbitte im neuen Bund. The Ezekiel 22 scripture does not apply for us. That's not the new covenant people. Die Schriftstelle aus Ezekiel 22 gilt nicht für uns. Sie gilt nicht für Menschen im neuen Bund. Why? Warum? Because we don't stand in the gap between an angry God and this sinful world, because Jesus has taken that place. Weil nicht wir im Riss stehen zwischen einem zornigen Gott und dieser einfachen Welt, denn Jesus hat diesen Platz eingenommen. Listen, I'm gonna take a little break here. I'm gonna teach something else quickly. Hör zu, ich mache eine kleine Pause und lehre schnell etwas anderes. I need to do that. Just trust me. I need to follow the Holy Spirit here. Ich muss das tun, vertraut mir einfach. Ich muss hier dem Heiligen Geist folgen. There are people watching right now. You are not reconciled with God. Es gibt Leute, die in diesem Moment zuschauen und ihr seid nicht versöhnt mit Gott. You need to be reconciled with God. Ihr müsst versöhnt sein mit Gott. Religion has put you far from God. Religion hat euch weit weg von Gott gebracht. Some of you are so hurt and so wounded that you have become prodigals and walked away from God and the church. Einige von euch sind so verletzt und verwundet, dass ihr verlorene Söhne wurdet und von Gott und der Kirche weggelaufen seid. God wants to tell you, this was never what I desired for you. Gott möchte euch sagen, das war niemals mein Wunsch für euch. Niemals. He's standing with outstretched arms right now and wants to embrace you and love you. Er steht jetzt genau mit ausgestreckten Armen hier und will dich umarmen und dich lieben. But you have built a wall around your heart to protect yourself from so much pain that you've suffered. Aber du hast eine Mauer um dein Herz aufgebaut, um dich vor dem vielen Schmerz zu beschützen, den du erlitten hast. God is saying to you. Und Gott sagt zu dir, this wall is not only protecting you from pain, it's keeping me out and I want into your heart. Diese Mauer beschützt dich nicht nur vor dem Schmerz, sondern sie sperrt mich aus und ich möchte in dein Herz. There are other people watching here. Es gibt andere Menschen, die zuschauen. And you don't have peace with God. Und ihr habt keinen Frieden mit Gott. Not have assurance of salvation. Ihr habt keine Sicherheit über die Erlösung. There's somebody watching me right now and you don't even know why you are watching me. Es gibt jemanden hier, der zuschaut und du weißt noch nicht einmal, warum du mir zuschaust. But I know why. Aber ich weiß warum. Because the Holy Spirit brought you into this life in order to give you assurance of salvation. Weil der Heilige Geist dich in dieses Life gebracht hat, um dir Sicherheit über deine Erlösung zu geben. And God wants to tell you today that he loves you and he wants you to be reconciled with him. Und Gott will dir heute sagen, dass er dich liebt und dass er möchte, dass du mit ihm versöhnt bist. But you cannot be reconciled with God by yourself. Aber du kannst nicht aus dir selber mit Gott versöhnt werden. Your good works, your prayers, you're going to church, you're giving your money cannot reconcile you with God. Deine guten Werke, deine Gebete und dass du in die Kirche gehst, dass du dein Geld gibst und so weiter, kann dich nicht mit Gott versöhnen. Because only one can reconcile you and his name is Jesus. Denn nur einer kann dich versöhnen und sein Name ist Jesus. Not the best church in the world can save you. Die beste Kirche der Welt kann dich nicht retten. Not the Catholic Church. Nicht die katholische Kirche. Any evangelical church. Nicht irgendeine evangelische Kirche. Not the Lutheran Church. Nicht die lutherische Kirche. Because no church died for you, only Jesus did. Denn keine Kirche starb für dich, nur Jesus hat das getan. But Jesus gave his life because he loves you and he wants to reconcile you with God. Aber Jesus gab sein Leben, weil er dich liebt und weil er dich mit Gott versöhnen möchte. So what do you have to do? Also was musst du tun? You don't have to pray to convince God to save you. Du musst nicht beten, um Gott davon zu überzeugen, dich zu retten. You don't have to fast and try to give something to God to save you. Du musst nicht fasten oder versuchen, Gott etwas zu geben, um dich zu retten. You have to believe with your heart. Du musst mit deinem Herzen glauben. That Jesus Christ gave his life so that you can be reconciled to God. Dass Jesus Christus sein Leben gab, damit du mit Gott versöhnt bist. It's so simple. Es ist so einfach. So here's what I want to do right now. Deshalb will ich nun Folgendes machen. I'm going to say a prayer and then I'm going to turn on the commentaries for a second. Ich werde ein Gebet sprechen und dann werde ich die Kommentare für einen Moment einschalten. And if you have accepted Jesus as your savior tonight in this life, und wenn du heute Abend Jesus als deinen Retter in diesem Life angenommen hast, then write in the commentaries, I am saved. Dann schreib in die Kommentare, ich bin gerettet. Only if you have reconciled yourself to God tonight. Nur wenn du dich heute Abend mit Gott versöhnt hast. Oder wenn du von Gott weggelaufen bist und dich heute Abend wieder mit ihm versöhnt hast. Heiliger Geist, ich danke dir für diese wunderbaren Menschen, die jetzt gerade zuschauen. Heiliger Geist, ich bete, dass deine Kraft genau jetzt durch dieses Video fließt. Holy Spirit, I pray that your love and your grace will be released right now. Heiliger Geist, ich bete, dass deine Liebe und deine Gnade jetzt freigesetzt werden. Bring reconciliation now between God and these people through Jesus Christ. Bringe jetzt Versöhnung zwischen Gott und diesen Menschen durch Jesus Christus. Let the faith of God be released in their hearts. Lass den Glauben Gottes in ihren Herzen freigesetzt werden. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Now listen. Jetzt hör zu. If you have now surrendered your life to Jesus, just give us a little comment. Wenn du jetzt dein Leben Jesus gegeben hast, dann schick uns einen kleinen Kommentar. Okay, I'm going to continue to teach now. Okay, ich mache jetzt weiter mit der Lehre. Prayer is very, very important. Gebet ist sehr, sehr wichtig. The Bible talks a lot about prayer. Die Bibel spricht viel über Gebet. And I find that without prayer, my life, oh, you're so sad. Und ich stelle fest, ohne Gebet. Without prayer. I find that ohne Gebet. Oh, Jesus, you're so beautiful. Oh Jesus, du bist so wunderschön. You're so beautiful. You're so du bist beautiful. So wunderschön. You're so beautiful. Du bist so wunderschön. You see that, son? Siehst du das, Sohn? Ja, sehe ich. Jesus, you're so good, you're so good, you're so good, you're so good. Jesus, du bist so gut, du bist so gut. So many people have been reconciled with God tonight. So viele Menschen wurden heute Abend mit Gott versöhnt. Thank you. Maravilha. Danke, Jesus. Listen. Hör zu. God is a good God. Gott ist ein guter Gott. I find in my own life that without a constant life of prayer, my life doesn't function very well. Ich stelle in meinem Leben fest, dass mein Leben ohne ein permanentes Gebetsleben nicht gut funktioniert. The problem is that we've misunderstood prayer. That's the problem. Das Problem ist, dass wir Gebet falsch verstanden haben. Das ist das Problem. You know, every oh Jesus. Oh Jesus. Just thank you, Jesus. Danke Jesus, danke Jesus. Do you know every Christian knows we have to pray? Weißt du, jeder Christ weiß, dass wir beten müssen. But we've been taught to pray wrong because of religion. Aber es wurde uns aufgrund von Religion falsch beigebracht. In the Bible there are 650 prayers listed. In der Bibel sind 650 Gebete aufgeführt. There is approximately 450 answers to prayers listed in the Bible. Es werden etwa 450 Antworten auf Gebete in der Bibel aufgeführt. That doesn't mean that the others haven't been answered. It's just not recorded. Das bedeutet nicht, dass die anderen nicht beantwortet wurden. Es wurde nur nicht aufgeschrieben. There are 25 records of Jesus praying. Es gibt 25 Aufzeichnungen, dass Jesus gebetet hat. So 25 times the Bible actually says that Jesus went to pray. Also 25 Mal sagt die Bibel, dass Jesus beten ging. People, you are going to experience so much love of God, it's going to change everything in your life. Leute, ihr werdet so viel von der Liebe Gottes erleben, es wird alles in eurem Leben verändern. We are going to destroy religion. Wir werden Religion zerstören. I recommend for you to follow my son Matthäus, who's translating here. Ich empfehle euch, meinem Sohn Matthäus zu folgen, der hier Portugiesisch übersetzt. He did a great series on the end times and the coming of Jesus. Er machte eine sehr gute Serie über die Endzeit und die Wiederkehr von Jesus. And today we talked. He's going to start a series, I believe, next week about tithing and finances. Und heute haben wir uns unterhalten und nächste Woche wird er eine Serie über den Zehnten und Finanzen machen. It will be an amazing teaching. Es wird eine fantastische Lehre werden. He's going to take all the pressure off you that you're going to be in trouble if you don't tithe. Es wird allen Druck von dir nehmen, dass du in Probleme bekommst, wenn du den Zehnten nicht gibst. Anyhow. Okay. Here is what we need to understand about prayer. Folgendes müssen wir über Gebet verstehen. 25 times it says that Jesus was praying. 25 Mal sagt die Bibel, dass Jesus betet. If Jesus needed to pray, of course we need to pray. Wenn Jesus beten musste, dann müssen wir natürlich auch beten. Paul mentions prayer 41 times. Paulus erwähnt Gebet 41 Mal. Of course we need to pray. Selbstverständlich müssen wir beten. Just not religiously, but relationally. Aber nicht religiös, sondern beziehungsorientiert. I've already said this, but I have to say it again because many of you haven't understood it yet. Ich habe das schon mal gesagt, aber ich muss es noch einmal sagen, denn viele haben es noch nicht begriffen. Prayer is not something that we use to try to get God to fix our problems. That's not what it is. Gebet ist nichts, was wir benutzen, um Gott dazu zu bringen, unsere Probleme zu lösen. Darum geht es nicht. That's what prayer was in the old covenant, but we don't live in the old covenant. Dazu war das Gebet im alten Bund da, aber wir leben nicht im alten Bund. There are five postures listed about prayers. Like five what? Posturas. Okay. Es werden 5 Haltungen über Gebet aufgezählt. Sitting. Sitzen. Standing. Standing. Knee, do like to stand up. Sitzen, stehend, kniend. Prostrate, lay on the floor. Und ausgestreckt auf dem Boden liegend. And with raised hands. Und mit erhobenen Händen. These are all listed in the Bible. Die sind alle in der Bibel beschrieben. But there are also 9 different types of prayer listed in the Bible. Aber es werden auch 9 verschiedene Arten von Gebet in der Bibel aufgezählt. Most Christians know one or maybe two. Die meisten Christen kennen eine oder vielleicht 2. And that's usually a wrong one because they got it from the old covenant. Und das ist normalerweise die falsche Art, denn sie haben sie aus dem alten Bund übernommen. It's usually what they know is to talk, talk, talk, talk and convince, convince, convince and be a little bit more intense. Normalerweise kennen sie nur Rede, Rede, Rede und überzeuge, überzeuge, überzeuge und sei noch ein bisschen intensiver dabei. That's not prayer of the new covenant. You have to stop that. Das ist kein Beten im neuen Bund. Ihr müsst damit aufhören. Look, I'm gonna infuse something into your heart and mind that I hope will penetrate you that you can't sleep. Schaut, ich werde eine Infusion in euer Herz, in euren Sinn geben, die euch hoffentlich so durchdringt, dass ihr nicht schlafen könnt. I had one of the most beautiful messages from a friend of mine who is a pastor. Ich bekam eine der wunderschönsten Nachrichten von einem Freund von mir, der Pastor ist. I've known him for a long time. He's a wonderful godly man. Ich kenne ihn seit langer Zeit. Er ist ein wunderbarer, göttlicher Mann. He told me that the life touched him so deeply with his wife last night, they could not go to bed until 10 hours after my life was over. Couldn't go to sleep. Er schrieb mir, dass ihn das Live gestern so tief berührt hat, dass er erst 10 Stunden nach meinem Live ins Bett gehen konnte. It's in another country, so there it was earlier. So it was 2 o'clock in the morning until he finally could go to sleep because he was so excited. Er lebt in einem anderen Land, deshalb war es früher bei ihm. Und trotzdem war es 2 Uhr morgens, bis er endlich schlafen gehen konnte, weil er so begeistert war. Ich liebe dich, mein Freund. So, we have to learn to pray only according to the new covenant. Also, wir müssen lernen, nur aus dem neuen Bund heraus zu beten. So, the question is, what is the new covenant? Und die Frage ist, was ist der neue Bund? The covenant is how God relates to you. Der Bund ist, wie Gott zu dir steht. In the old covenant, which God made with his people of Israel, im alten Bund, den Gott mit seinem Volk Israel machte, God related to the people only based on their works. Basierte Gottes Beziehung zu den Menschen nur auf ihren Werken. Including based on their prayers. Inklusive ihren Gebeten. When things got wrong, they had to pray, which was their work to then get God to fix the problem. Wenn etwas falsch lief, dann mussten sie beten. Das war ihre Arbeit und dann konnte Gott das Problem lösen. But that's not for you and for me. We don't live in the old covenant. Aber das gilt nicht für dich und mich. Wir leben nicht im alten Bund. God does not have to be convinced anymore. Jesus has convinced our loving Father in heaven that everything is okay. Gott muss nicht mehr überzeugt werden. Jesus hat unseren liebenden Vater im Himmel davon überzeugt, dass alles okay ist. That's the power of the new covenant. Das ist die Kraft des neuen Bundes. God never relates to you based on anything you do, including fasting and prayer. Gottes Beziehung zu dir basiert nie auf irgendetwas, was du tust, inklusive Fasten und Beten. He relates to you based on the finished work of the cross. Seine Beziehung zu dir basiert auf dem vollbrachten Werk am Kreuz. Well, Rainer, then I don't need to pray anymore. Aber Rainer, dann muss ich nicht mehr beten. That's true. Not the way you used to pray. In fact, I hope you quit. Das stimmt. Nicht mehr auf die Art und Weise, wie du das bisher getan hast. Und ich hoffe, dass du damit aufgehört hast. Now you need to learn to pray a different way. Und jetzt musst du lernen, auf eine andere Weise zu beten. Pray you need, but pray the way you used to, you need to stop. Beten musst du, aber die Art, wie du bisher gebetet hast, da musst du mit aufhören. Why? Warum? Because God relates to me through Jesus Christ only. Only, only, only, only. Weil Gottes Beziehung zu mir nur auf Jesus Christus basiert. Nur auf ihm. Do you know, there is a young man here in Brazil, his name is Victor Acevedo. Wisst ihr, es gibt hier in Brasilien einen jungen Mann, der Victor Acevedo heißt. I love that kid so much. Ich liebe diesen Jungen so sehr. So much. So sehr. And God used my book, The New Covenant, and Living Without Limits, so powerfully to really help this guy. Und Gott benutzte meine Bücher Leben im Neuen Bund und Leben ohne Begrenzung so stark, um diesem Mann wirklich zu helfen. It's not that, you know, Victor couldn't understand anything without these books. I'm not saying that. Es geht nicht darum, dass Victor ohne diese Bücher nichts verstanden hätte. Das sage ich gar nicht. But I'm saying that that kid grabbed hold of the reality of the finished work of the cross like nobody in Brazil that I know. Literally nobody. Aber ich sage, dass die Realität des vollbrachten Werk am Kreuz dadurch so stark ergriffen hat, wie niemand sonst in Brasilien, den ich kenne. Wirklich niemand. So you have to please understand. Darum musst du bitte verstehen. If you are not convinced in your heart that between you and God everything is perfect because of Christ, you will pray wrong. Wenn du dein Herz nicht davon überzeugst, dass zwischen dir und Gott alles perfekt ist durch Christus, dann wirst du falsch beten. Praying is not now to try to do a negotiation and some exchange with God. Gebet ist jetzt kein Versuch mehr, eine Verhandlung oder irgendeinen Austausch mit Gott durchzuführen. But I guarantee that almost every one of you watching me has done this. Aber ich garantiere euch, dass fast jeder von euch, der zuschaut, genau das getan hat. Here is what you've done over and over again. Folgendes habt ihr gemacht, immer und immer wieder. You've made campaigns with God or for God. Du machtest Kampagnen oder Deals mit Gott oder für Gott. Campaigns to give, campaigns to pray, campaigns to fast. Deals zu geben, Deals zu beten, Deals zu fasten. Fasting is beautiful. Fasten ist herrlich. My amazing wife is today on her 40th day without any food. Meine wunderbare Frau ist heute am 40. Tag ohne irgendein Essen. Nothing. Nichts. And she continued her marathon training every week, 3 times. Und sie führte ihr Marathontraining weiterhin durch, jede Woche 3 Mal. Fasting is amazing. Fasten ist genial. But it's not to bargain with God. Aber es geht dabei nicht darum, einen Handel mit Gott abzuschließen. Think how many times you've had this attitude. Überleg mal, wie oft du diese Einstellung hattest. God, I pray, and then when you answer my prayer, I do this. Gott, ich bete und wenn du meine Gebete beantwortest, dann mache ich dies oder das. You can't do this. That's old covenant. Das kannst du nicht machen, das ist alter Bund. If you do this, it's actually smacking Jesus in the face. Wenn du das machst, dann gibst du Jesus jedes Mal eine Ohrfeige. And you actually say, the cross is not enough. Please don't do this. Und du sagst in Wirklichkeit, das Kreuz ist nicht genug. Bitte mach das nicht. It is finished. The cross is enough, my Jesus. Pay the price. Es ist vollbracht. Das Kreuz ist genug. Mein Jesus hat den Preis bezahlt. The emphasis in the new covenant is never on your prayer. It's always on God who sees in the secret. Die Betonung im neuen Bund ist nie auf deinem Gebet, sie liegt immer auf Gott, der im Verborgenen sieht. The focus changed in everything, including your prayer. Der Fokus hat sich in allem verändert, auch in deinem Gebet. So, your whole idea about praying has to be radically transformed. Also deine ganze Vorstellung von Gebet muss sich radikal verändern. Listen to me. Hört mir zu. I'm a very simple guy. Ich bin ein ziemlich einfacher Typ. I'm 59, but I feel like a kid. Ich bin 59, aber ich fühle mich wie ein kleines Kind. It frustrates my wife because sometimes I act like a little kid. Das frustriert meine Frau, denn manchmal benehme ich mich wie ein kleines Kind. I'm just such a happy boy. Ich bin einfach ein so glücklicher Junge. Because my Jesus is so beautiful. Denn mein Jesus ist so wunderschön. So, please understand this. Also bitte versteht das. The new covenant means I'm in Christ. Der neue Bund bedeutet, ich bin in Christus. I'm inside of Christ. Ich bin im Innern von Christus. So when I come to God in prayer, wenn ich dann zu Gott im Gebet komme, and I believe that my prayer has power because of my prayer, und wenn ich dann glaube, dass mein Gebet Kraft hat wegen meinem Gebet, if I believe that my prayer has power because of my intensity, wenn ich glaube, dass mein Gebet Kraft hat, weil ich so intensiv bete, if I believe that my prayer has power because I've been asking, I've been seeking and now I'm knocking consistently, wenn ich glaube, dass mein Gebet Kraft hat, weil ich bitte, suche und jetzt hartnäckig klopfe, then I'm living in the old covenant. Dann lebe ich im alten Bund. Listen, Matthew 7 is not for you. Hör zu, Matthäus 7 ist nicht für euch. Jesus said, seek and you will ask and you will receive. Seek and you will find, knock and it will be open for you. It's not there for you, my friend. Jesus sagte, bittet, so wird euch gegeben werden. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Das ist nicht für dich, mein Freund. But Reinhard, Jesus said that. Aber Reinhard, Jesus hat das gesagt. Das stimmt. Jesus said that. Jesus hat das gesagt. The same Jesus also said, derselbe Jesus sagte auch, if your hand causes you to sin, cut it off. Wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, hacke sie ab. Because it's better to go into eternal life as a cripple than to go into eternal condemnation with a hand. Denn es ist besser, als Krüppel ins ewige Leben einzugehen, als in die ewige Verdammnis mit beiden Händen. Why do you still have your hands? Warum hast du immer noch deine Hände? Man, have you ever used your hands to sin? Why didn't you cut it off? Männer, habt ihr eure Hände schon einmal für Sünde verwendet? Warum habt ihr sie nicht abgeschlagen? The Bible says, if your eyes cause you to sin, why don't you pluck it out? Die Bibel sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Well, Reinhard, he didn't mean that. Jesus sagte das, ja, Reinhard, aber das meinte er nicht so. Well, hang on a minute. Warte mal. Jesus said it, but you don't like it. That's why you say it doesn't mean that. Jesus sagt es, aber es gefällt dir nicht und deswegen sagst du, dass er es nicht so gemeint hat? But religion told you that Matthew 7 is for you. You have to seek, ask, knock, da-da-da-da-da-da. Aber Religion hat dir gesagt, dass Matthäus 7 für dich ist. Du musst suchen, bitten, klopfen, da-da-da-da-da. Und dann machst du das? So, why? Warum? Listen. Hör zu. The whole Bible makes no sense unless you read it through the finished work of the cross. Die ganze Bibel macht keinen Sinn, wenn du sie nicht durch das vollbrachte Werk des Kreuzes liest. And you need to understand a very simple key. Und du musst einen sehr einfachen Schlüssel verstehen. Everything is a shadow. Christ is the only reality. Alles ist ein Schatten. Christus ist die einzige Realität. Christ as the finished work, not Christ as the one who walked on the earth. Christus als das vollbrachte Werk, nicht Christus, der auf der Erde gewandelt ist. Of course what Jesus said is important and we listen and we learn. Natürlich ist alles wichtig, was Jesus gesagt hat, und wir hören und wir lernen. But I want you to understand something. If it doesn't fit in the new covenant, that's not what Jesus tried to say. Aber ich möchte, dass ihr etwas versteht. Wenn es nicht in den neuen Bund passt, dann ist es nicht das, was Jesus sagen wollte. First of all, if you look at the same thing that Jesus said in Matthew 7 about ask, seek and knock, he also said it in Luke chapter 11. Zuerst einmal, wenn wir uns dieselbe Sache anschauen, die Jesus in Matthäus 7 über Bitten, Suchen und Klopfen sagte, er sagte dasselbe in Lukas 11. And in Luke chapter 11, it's very interesting. Und in Lukas Kapitel 11 ist es sehr interessant. The same exact sentence. You have to ask, you have to seek and you have to knock. Es ist genau derselbe Satz. Du musst bitten, du musst suchen und du musst klopfen. But the context is intercession, praying for some other people. Aber der Kontext ist Fürbitte, Gebet für andere Menschen. He said it right before he said, ask, seek, and knock. He said, if a friend comes at midnight and you don't have anything, and you go and ask to give to your friend. Er sagte es unmittelbar vor, bittet, suchet, klopfet an. Er sagte, wenn dein Freund zu dir um Mitternacht kommt und du hast nichts, dann gehst du und bittest, um deinem Freund etwas zu geben. But listen. Aber hör zu. The main point is you have to put everything in the context of the finished work of the cross. Das Wichtigste ist, dass ihr alles in den Kontext des vollbrachten Werkes am Kreuz stellt. If you apply Matthew 7 exactly the way almost every church in the world teaches it, unfortunately. Wenn du Matthäus 7 genauso anwendest, wie fast jede Gemeinde auf der Welt es lehrt, leider. Trying to convince God to get you something. Gott versuchen davon zu überzeugen, dir etwas zu geben. If you believe that, you have just said by your action that Jesus contradicted himself. Wenn du das glaubst, dann hast du gerade durch deine Handlung gesagt, dass Jesus sich selbst widersprochen hat. Why? Warum? One of the first things that Jesus said. Eine der ersten Dinge, die Jesus sagte. At the very beginning of his ministry. Ganz am Anfang seines Dienstes. He said, when you pray, don't use many words, don't use formulas, don't do that. Da sagte er, wenn ihr betet, verwendet nicht viele Worte, verwendet keine Formeln, macht das nicht. So one of the first things that Jesus says in Matthew 6, don't use many words, and every preacher tells you, use many words. Well, don't you think you should wake up? Also eines der ersten Dinge, die Jesus in Matthäus 6 sagte, war, verwende nicht viele Worte. Und jeder Prediger auf der Welt sagte, verwende viele Worte. Denkst du nicht, dass du aufwachen solltest? Don't worry, I will teach about intercession, the Lord's Prayer. I will teach everything so clearly how we actually pray. Keine Sorge, ich werde euch über Fürbitte lehren, über das Vaterunser, und ich werde euch beibringen, wie wir eigentlich beten sollen. But we have to give you a whole package. I can't just tell you, pray like this without really showing you everything clearly. Aber wir müssen euch das ganze Paket bringen. Ich kann euch nicht einfach erklären, ohne herauszuarbeiten. So whenever you come before God in prayer, also wann immer du vor Gott im Gebet kommst. If you're, I'm so fidgety tonight, I'm sorry. Sorry, ich bin so zappelig heute. I can't sit still, I'm so excited. Ich kann nicht still sitzen, ich bin so aufgeregt. And I didn't even drink coffee. Und ich habe noch nicht einmal Kaffee getrunken. It's like, I think I'm gonna run a marathon after this. Ich denke, ich werde nachher einen Marathon laufen. But anyhow, listen. Wie auch immer, hör zu. You can't come to God because you have faith in your prayer. You can't do that. You have to have faith because of Christ, what he did, not of you. Ihr könnt nicht zu Gott kommen, weil ihr an euer Gebet glaubt. Ihr müsst zu ihm kommen, weil ihr an das glaubt, was Christus getan hat. Nicht wegen dir selbst. Look, in 5 minutes we are out. So I'm going to give you some quick comparison. Schau, in 5 Minuten müssen wir aufhören. Deswegen gebe ich schnell einen kurzen Vergleich. I'm going to give you a difference between the old and the new covenant, okay? I love it. Ich werde euch den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund zeigen. Ich liebe das. In the old covenant, you beg, you ask, you seek, you knock. Im alten Bund bettelst du, du bittest, du suchst und du klopfst an. In the new covenant you declare. Im neuen Bund proklamierst du. For instance. Zum Beispiel. In the old covenant. God bless me, bless me, bless me, bless me, God bless me, bless me, bless me, bless me. Im alten Bund. Gott segne mich, segne mich, segne mich, segne mich. Segne mich. You intensely seek the blessing of God. Du suchst den Segen Gottes voller Ausdauer und Kraft. How do you pray in the new covenant? Wie betest du im neuen Bund? You declare. Du proklamierst. I have been blessed with every blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Ich bin gesegnet mit jedem Segen in der Himmelswelt in Jesus Christus. You declare what already happened and then you're going to experience it because you believe it. Du deklarierst, was bereits geschehen ist, und dann wirst du es erleben, weil du es glaubst. Es ist so einfach, Leute. I told you praying is fun. Ich habe euch doch gesagt, Gebet macht Spaß. Get up tomorrow morning and say, Lord, I thank you. Spend the 20 minutes doing nothing but thanking him that you are blessed and you are victorious and you are successful. Just thank him for the finished work of the cross. Steh morgen früh auf und sage Danke. Verbring einfach 20 Minuten nur damit, dass du dem dankst, dass du gesegnet bist, dass du siegreich bist, dass du erfolgreich bist. Danke ihm einfach für das vollbrachte Werk am Kreuz. Danke ihm. Quit your begging and begin to declare. Hör auf mit deinem Betteln und fang an zu deklarieren. In the old covenant we pray hard. In the new covenant we pray believing. Im alten Bund beten wir hart, im neuen Bund beten wir glaubend. Listen. Hör zu. If I need a miracle, wenn ich ein Wunder brauche, and if I need somebody to pray for me, und wenn ich jemanden brauche, der für mich betet, and if I can choose between 1000 people who pray intensely, und wenn ich wählen kann zwischen 1000 Leuten, die intensiv beten, or one person who prays in faith, I want that one person. You can send the others by. Oder eine Person, die im Glauben betet, dann will ich diese eine Person, ihr könnt die anderen nach Hause schicken. Wouldn't you do the same, Matthäus? Würdest du nicht dasselbe tun, Matthäus? Ja, das würde ich auch machen. Natürlich. In the old covenant you use many words. Im alten Bund verwendet man viele Worte. In the new covenant you use few words. Im neuen Bund verwendest du wenige Worte. In the old covenant you believe during your prayer that God responds. Im alten Bund glaubst du während des Gebets, dass Gott antworten wird. Okay, we had a little cut out. Let's say it again. In the old covenant you believe while you pray that God will respond. Also nochmal, im alten Bund glaubst du während deinem Gebet, dass Gott antworten wird. But in the new covenant, you believe after you pray that it is already finished. Aber im neuen Bund glaubst du, nachdem du gebetet hast, dass es bereits vollbracht ist. In the old covenant, you always pray reactive. Im alten Bund betest du immer reaktiv. I have a problem, I have a problem. Let's pray, pray, pray. Ich habe ein Problem, ich habe ein Problem. Also bete, bete, bete. In the new covenant, you pray proactive. Im neuen Bund betest du proaktiv. In the old covenant, you talk about the problem. Im alten Bund sprichst du über das Problem. God fix his problem, God fix his problem, God fix his problem. Gott, löse das Problem, löse dieses Problem. In the new covenant, you talk to the problem. Im neuen Bund sprichst du zu dem Problem. You say, I command your sickness to get out of here right now. Du sagst, ich befehle dir Krankheit, verschwinde jetzt sofort. You speak to the problem. Du sprichst zu dem Problem. Look at the time. We have to stop here. Leute, wir müssen hier aufhören.